gesteifenden Paar, fort du Fauler, willst du gleich wieder nur schaffen? Hey, an die Arbeit, alle von hinten, nur auf dich hinfahren. Aus den neuen Schachten schafft mir das Gold, euch grüßt die Geisel, gab er nicht so rasch. Dass keiner mehr müßig, Bürger mit Mimen, das deckte sich während meiner Geiselschwunde. Das ist überall, weil du keiner nicht fährt, das heil ich dir, bin nicht genau. Yes. Sie ist fest.